Muita gente da Europa. A lot of people from Europe. Viele Menschen aus Europa sind dabei. Milton Keynes. Look at this. I've got friends in Milton Keynes. People from Germany, people from Austria, everybody. Leute aus Deutschland, Leute aus Österreich. It's incredible. Fui curada ontem. Wunderschön. Por favor, manda massagem no Chile. Manda o testemunho. Se você quiser, pode gravar maldizinho também. Califórnia está aqui também. Nossa, está muito cedo em Califórnia, na madrugada. People from California here. It's in the middle of the night there. Es sind sogar Leute aus Kalifornien dabei. Es ist mitten in der Nacht dort. Hallo, Nathanael aus Polen. I've received Curitiba from the USA. I've received several testimonies from yesterday. Ich habe einige Zeugnisse von gestern erhalten. One woman, she had the cancer in the breast and she had surgery and everything was messed up, but she sent us a testimony that her arm was immovable and she was immediately healed. Eine Frau hatte Krebs in der Brust, hatte eine OP und alles war verkorkst und sie schickte uns ein Zeugnis, dass sie ihren Arm nicht mehr bewegen konnte und sofort geheilt war. I mean, I didn't count, but we received a whole bunch of testimonies. Ich habe nicht gezählt, aber wir haben viele Zeugnisse bekommen. God is the God of the supernatural. Gott ist ein Gott des Übernatürlichen. I'm here right now in Austria. Ich bin hier gerade in Österreich. Ich habe ein Zimmer gefunden, in dem es ruhig ist, denn hier wohnt ein kleines Kind. Ein dreijähriges Mädchen, ein Pflegekind. Look, somebody else was healed from the gum, from the teeth, right now, sending us a message here. Schau, noch jemand wurde geheilt, das Zahnfleisch. Er schickt gerade eine Nachricht. Send us the direct, please, the testimonies, and we will share it with other people. Schickt uns bitte die Zeugnisse, und wir werden sie mit den anderen teilen. Anyhow, Bianca, you are always there. Okay, Bianca, du bist immer dabei. Comments off, because otherwise, all I do is just want to say hi, hi, hi, my friends. Ich werde die Kommentare ausschalten, sonst will ich euch die ganze Zeit Hallo sagen. Somebody was healed from acid reflux. We're just getting this message. Beautiful. Es wurde jemand von einer Refluxkrankheit geheilt. Gerade kommt die Nachricht. Sehr schön. So, I know people always ask me the same question. When are you coming here? When are you coming here? So let me tell you this very quickly. Ständig werde ich gefragt, wann ich mal herkomme. Lasst mich euch erklären. Why in Europe, but you're not coming to our place? Warum in Europa? Warum kommt ihr nicht zu uns? Ich werde versuchen, es zu klären und ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Ich habe mich entschieden, dass ich alles in meinem Leben radikal verändern werde. Aus einem sehr einfachen Grund. Ich habe eine persönliche Überzeugung, nach der ich lebe. Dass Jesus wirklich sehr bald wiederkommen wird. Ich bin jetzt 59 Jahre alt und ich weiß, dass ich nicht mehr viele Jahre übrig habe, nicht weil ich sterben werde, sondern weil Jesus wiederkommen wird. Als Gott vor 3 Jahren begann, mit mir über die sehr zeitnahe Wiederkunft zu sprechen, and about also the terrible times that are going to come, like I prophesy this corona mess that's happening now. Und auch über die schrecklichen Zeiten, die kommen werden, wie zum Beispiel die Prophezeiung über dieses Corona-Chaos, das gerade geschieht. In April of 2019 already. Das war schon in April 2019. So I have a huge urgency in my heart. Ich habe eine große Dringlichkeit in meinem Herzen. I can't waste any time whatsoever. Ich darf keine Zeit vergeuden. So here's what I've decided. Daher habe ich Folgendes entschieden. That number one, I have to focus on saving the children off the streets in Brazil. Dass Nummer eins ein Fokus ist, die Kinder in Brasilien von der Straße zu retten. Not in this order, but I'm telling you three things. Ich werde euch 3 Dinge nennen, die Reihenfolge repräsentiert nicht die Wichtigkeit. I'm going to put a lot of energy. I already do this. Is to save the children off the street in Brazil. Eine Sache, in die ich wirklich viel Energie stecken werde, ist die Rettung der Kinder auf der Straße in Brasilien. Ich muss nun schneller sein als in der Vergangenheit, um 100 Waisenhäuser zu bauen. Die zweite Sache, ich muss die Menschen für die letzte große Ernte unterrichten, bevor Jesus wiederkommt. Deshalb machen wir EPS, die Schule für Prophetie und Übernatürliches. Ich lehre also Menschen für die letzte Ernte, schicke sie los und erzähle, wie sie sich richtig positionieren können. Break out of religion, break out of old covenant mentality. Aus der Religion ausbrechen, aus der Mentalität des alten Bundes. And the third thing, und die dritte Sache. I know that there is something that God is burning in my heart for Poland and the German speaking world. Gott hat mir etwas auf das Herz gelegt. Es brennt für Polen und den deutschsprachigen Raum. So that's why I was just in Poland. Deshalb war ich auch gerade in Polen. Look, I left Brazil. I traveled 2 days. It took me 2 days to get to Poland. Ich bin von Brasilien losgereist. Ich brauchte 2 Tage, um in Polen anzukommen. But then I was only there for 3 days. Und dann war ich dort nur für 3 Tage. And I ministered 16 times. Und 16 Mal habe ich gedient. And all the time I was just investing myself into these people that we're training. Die ganze Zeit habe ich mich in die Menschen dort investiert, die wir unterrichten. Ich bin dann nach Österreich gefahren und fliege direkt nach diesem Live zurück nach Brasilien. So, Poland and the German-speaking world is one of the three things that I will invest my life into. Polen und der deutschsprachige Raum ist also eines der Dinge, in das ich mein Leben investieren werde. But I cannot do what I did in the past, that is to travel all over the world. Ich kann aber nicht mehr tun, was ich sonst getan habe, nämlich in der ganzen Welt umherreisen. Because the Lord told me that it's a different season now. Denn der Herr hat mir gesagt, dass nun eine neue Zeit angebrochen ist. You know, I never liked what I'm doing right now, Instagram. Never liked it. Weißt du, ich mochte nie mit Instagram arbeiten. Nie. I never liked Instagram, I never liked Facebook, I never liked any of that stuff. Ich mochte nie Instagram, ich mochte nie Facebook, nichts davon. It's something I'm doing because God told me so clearly at the beginning of this year, Reinhard, you must use the internet and the social media. So I said, okay Lord, I'm obeying. Ich mache es, weil Gott mir Anfang dieses Jahres sehr deutlich gesagt hat, Reinhard, du musst das Internet und die sozialen Kanäle benutzen. Und ich habe gesagt, okay, Herr, ich gehorche dir. Auf jeden Fall, lass uns über ein Leben ohne Grenzen reden. Ich möchte dir eine Frage stellen, die du für dich beantworten darfst. What would you do with your life? Was würdest du mit deinem Leben tun, if God would come to you today, wenn Gott heute zu dir kommen würde? Let's imagine Jesus himself appears to you physically. Lass uns mal vorstellen, Jesus kommt dich sichtbar besuchen. And he would say to you, und er würde dir Folgendes sagen. My friend, mein Freund, from now on you can do anything you want. Von nun an kannst du tun, was du willst. You have no more limitations. Du hast keine Begrenzungen mehr. No financial limitations. Keine finanziellen Begrenzungen mehr. Anything that you feel you want to do for me, you can do it. Alles, was du denkst, dass du für mich tun möchtest, kannst du tun. What would you do? Was würdest du tun? That's a really important question. Das ist wirklich eine wichtige Frage. You know, people have said to me so many times. I mean, I've had so many messages. Weißt du, die Menschen haben so oft zu mir gesagt, ich habe so viele Nachrichten, und sie sagten Folgendes. God called me to open orphanages or to work with children or to do this or to do that, but I do not have the financial resources. Gott hat mich berufen, Waisenhäuser zu öffnen oder mit Kindern zu arbeiten oder dies oder jenes zu tun, aber ich habe nicht die finanziellen Mittel. Can you send us finances to open an orphanage in our town? Kannst du uns Finanzen schicken, um ein Waisenhaus in unserer Stadt zu öffnen? In some of these places that people send me messages from really terrible places, they do need an orphanage. Und manche der Menschen, die mir solch eine Nachricht schicken, sind wirklich an schlimmen Orten und brauchen dringend ein Waisenhaus. What do you think what I'm doing? Was denkst du, was ich dann mache? Do you think I send the money? Denkst du, dass ich Geld schicke? Never. Niemals. I'm telling you why. Und ich sage dir auch warum. Because if they do not have the faith to move ahead and do what God tells them what to do, they want to depend on me. What's going to happen when they hit the first crisis? Denn wenn sie nicht den Glauben haben, loszugehen und zu tun, was Gott ihnen sagt, sondern sich auf mich verlassen, was werden sie tun, wenn sie dann mal in Schwierigkeiten kommen? Ich möchte diesen Menschen helfen. But to send them money is not the help that they need. They need to learn how to live a life without limits. Aber ihnen Geld zu schicken ist nicht die Hilfe, die sie brauchen. Sie müssen lernen, ein Leben ohne Grenzen zu leben. Think about this. Denke mal darüber nach. You know, I live a very simple life. Weißt du, ich lebe ein sehr einfaches Leben. I've authored 15 books. Ich habe 15 Bücher geschrieben. They've been translated in many different languages. Sie wurden in viele Sprachen übersetzt. I stopped counting, but we must have sold a couple of hundred thousand books, or maybe more. Ich habe aufgehört zu zählen, aber wir müssten ein paar hunderttausend Bücher verkauft haben, oder noch mehr. Way, way more. Ja, viel mehr. And I've never taken one cent from the money of my books, always given everything away. Ich habe nie einen Cent von den Büchern genommen. Ich habe das Geld immer weggegeben. Und das werde ich auch weiterhin machen. Die Menschen sagen, wow, das Einkommen durch die Bücher trägt die Waisenhäuser. Aber das tun sie natürlich nicht. Noch nicht einmal annähernd. You have been called to live a life without limitations, and that's what many Christians don't want to understand. Du wurdest dazu berufen, ein Leben ohne Grenzen zu leben, und das wollen viele Christen nicht verstehen. So people keep telling me, Reinhard, God told me to do this, but I can't, and then they tell me all the reasons why they can't. So something is seriously wrong. Die Leute erzählen mir immer wieder, Reinhard, Gott hat mir gesagt, dass ich dies tun soll, aber ich kann das nicht. Und sie zählen dann all die Gründe auf, warum sie es nicht können. Da ist also ernstlich etwas falsch. Wenn Gott dir etwas sagt, das du tun sollst, warum bist du dann nicht fähig, es zu tun? Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Ich werde die Frage für dich beantworten. Ob du die Frage magst oder nicht, ich weiß es nicht, aber ich werde sie dir beantworten. Ich werde dir genau sagen, was dich mehr als alles andere begrenzt und zurückhält, um Gottes Bestimmung zu erfüllen. Lass mich eine Geschichte aus der Bibel erzählen, die dir helfen wird. Jesus ist auf dem Berg der Verklärung. Drei Leute sind bei ihm, Petrus, Jakobus und Johannes. Sie haben diese Begegnung mit Moses und Elias. Und dann kommen sie von dem Berg runter. Während sie auf dem Berg sind, passierte etwas unten im Tal. Was ist passiert? Ein verzweifelter Mann mit einem Problem ist zu den anderen 9 Jüngern gekommen. Er hat einen Teenager, der von Dämonen umgebracht wird. The demons threw him in the fire and in the water, trying to kill him. These were the words of that man. Die Dämonen werfen ihn ins Wasser und ins Feuer und versuchen ihn zu töten. So hat es der Mann gesagt. I can imagine a desperate, desperate father. Ich kann mir die Verzweiflung dieses Vaters sehr gut vorstellen. Was ist die Lösung? Jesus. Jesus. But look at this shocking thing. Jesus was not the solution. Aber schau dir mal das Schockierende an. Jesus war nicht die Lösung. Think about this. Denke mal darüber nach. Many people said to me, Reinhard, I wish I would have lived in the days where Jesus walked the earth because he would have healed me. Viele Menschen haben zu mir gesagt, Reinhard, ich wünschte, ich hätte in den Zeiten gelebt, als Jesus auf der Erde war. Er hätte mich geheilt. Maybe, maybe not. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. I know this might be confusing coming from a guy like me who says Jesus always wants to heal. Ich weiß, das mag euch vielleicht irritieren, wo ich doch sage, dass Jesus immer heilen möchte. Look what happened in Nazareth. Schau mal, was in Nazareth passiert ist. Jesus could not do many miracles in Nazareth because of their unbelief. Jesus konnte nicht viele Wunder in Nazareth tun wegen ihres Unglaubens. The disciples had a very, very messed up character. They were immature, childish, self-centered beings. Die Jünger hatten Charaktere, die sehr durcheinander waren. Sie waren unreife, kindische, egoistische Menschen. Immaturs. The treasurer stole money from the, you know, the treasury. Der Schatzmeister hat Geld aus der Kasse gestohlen. The others were fighting and saying, we want to have a bigger position than the other. Die anderen haben um die bessere Position gekämpft. Not nice character. Keine schönen Charaktere. They were mean to people, wanted to kill some people and say, shall we call fire from heaven and kill them? Sie waren gemein zu anderen, wollten sogar Menschen töten und haben gefragt, ob sie Feuer vom Himmel regnen lassen sollen. War dies die größte Sorge von Jesus? Nein, das war es nicht. What was the biggest concern that Jesus had with his disciples? Was war die größte Sorge, die Jesus hatte bezüglich seiner Jünger? It was his unbelief, because that is what truly limited them. Es war der Unglaube, denn das hat sie tatsächlich limitiert. So look at this. We think the solution to this kid who is trying to be killed by a demon is Jesus. Schaut mal, wir denken, dass die Lösung Jesus ist für das Problem des Kindes, das Dämonen versuchen umzubringen. Aber Jesus hat es deutlich gemacht, dass die wahre Lösung dafür der Glaube ist. Schau mal. The disciples could not help the guy. They couldn't. The guy said, I brought him to the disciples, they couldn't help me. Die Jünger konnten dem Mann nicht helfen. Der Mann sagte, er sei zu den Jüngern gegangen, aber sie konnten ihnen nicht helfen. Wenn Jesus die Lösung gewesen wäre, dann hätte Jesus niemals die Jünger getadelt. Niemals. Weißt du, was er gesagt hätte? Er hätte den Mann gesagt, lass die Jünger in Ruhe. Ich bin die Lösung. Ich bin jetzt hier und nun wird alles gut. Aber das hat er nicht gesagt. Er tadelte die Jünger für deren Unglaube. Er hat sie sogar etwas Unschönes geheißen. Look how Jesus confronted unbelief. Oh, you perverse and unbelieving generation. That's not a nice thing to say, to call somebody perverse. Schau, wie Jesus Unglaube konfrontiert. Oh, du perverse und ungläubige Generation. Das ist nicht schön, jemanden pervers zu nennen. But look what happened. Aber schau, was passiert ist. While we are so convinced that Jesus is the solution, just get him in your life and everything will be fine, Jesus is telling us, that's not sufficient. Während wir so überzeugt sind, dass Jesus die Lösung ist, hol ihn dir einfach in dein Leben und alles wird super, sagt Jesus zu uns, das reicht nicht aus. I have laid my hands on thousands, maybe tens of thousands of sick people. Ich habe meine Hände auf Tausende, vielleicht Zehntausende kranke Menschen gelegt. Weißt du, was ich zu oft erlebt habe? Ich habe die Energie, die Kraft des Heiligen Geistes aus meinen Händen kommen gespürt. Ich habe gespürt, wie sie zu den Menschen ging und zu mir zurückprallte. Warum? Die Kraft Jesu war da. Sie haben sie nicht im Glauben empfangen und ihr Unglaube war ihre Limitation. Many of you probably heard me say that. Wahrscheinlich haben mich schon viele Folgendes sagen hören. Denn ich spreche darüber in meinem Buch Leben ohne Grenzen. Ich werde niemals die Nacht vergessen, in der Gott mich aufgeweckt hat. When he woke me up, I knew this was a life-changing encounter because of the real presence of the Father I felt. Als er mich aufgeweckt hatte, wusste ich, dass es eine lebensverändernde Begegnung sein würde, weil ich diese starke Gegenwart des Vaters gespürt habe. Und diese Begegnung hat sprichwörtlich alles verändert, wie ich denke, wie ich handle, wie ich Dinge mache. Denn Gott hat mir Folgendes in der Nacht gesagt. Er sagte, Reinhard, I never place any limitation upon my children. Er sagte, Reinhard, ich lege niemals irgendwelche Begrenzungen auf meine Kinder. Das war schockierend für mich. Why? Because we've all been taught that God limits us. Warum? Denn immer wird uns gelehrt, dass Gott uns limitiert. We've all been taught that God sends us in the wilderness to test us. Uns wurde immer beigebracht, dass Gott uns in die Wüste schickt, um uns zu testen. We've been taught so many wrong things about God that are for the old covenant, but we live under a new covenant. Uns wurden so viele falsche Sachen über Gott beigebracht, die aber zum alten Bund gehören, obwohl wir unter dem neuen Bund leben. So what happened? Was passiert also? Because we believe God limits us, we don't experience many things. Weil wir glauben, dass Gott uns limitiert, erfahren wir viele Dinge nicht. Do you know how many Christians have sent me messages saying they believe the coronavirus is the judgment of God? Weißt du, wie viele Nachrichten ich von Menschen bekommen habe, die sagen, dass das Coronavirus die Strafe Gottes ist? É um julgamento de Deus. É um juízo. That doesn't even fit into the new covenant. It doesn't even fit to think like that. Das passt noch nicht einmal in den neuen Bund. Es passt nicht, so zu denken. So, what is it that limits us so much? Was ist es also, das uns so begrenzt? Look, if you would have unlimited finances, what would you do? I'm asking you this question. Wenn du unbegrenzte Finanzen hättest, was würdest du tun? Ich stelle dir diese Frage. What would, if you would have unlimited energy, what would you do? Wenn du unbegrenzte Energie hättest, was würdest du tun? What would you do? Was würdest du tun? Do you know when God said to me, Reinhard, I never place any limitations upon my children, I felt challenged in my own life. Weißt du, als Gott mir sagte, Reinhard, ich lege niemals irgendwelche Begrenzungen auf meine Kinder, habe ich mich in meinem eigenen Leben herausgefordert gefühlt. Folgendes hat Gott weitergesagt. He said, my children limit themselves by the unbelief of their own hearts. Meine Kinder limitieren sich selbst durch den Unglauben in ihren eigenen Herzen. Do you know, I actually challenged God on that. I'm so sorry. I challenged God on that statement. Ich habe daraufhin tatsächlich Gott herausgefordert. You challenge God? Yes, I do. Was, Reinhard, du forderst Gott heraus? Ja, das mache ich. Und ich sage dir auch, warum. Because anybody can have an experience. Denn jeder kann eine Erfahrung haben. Listen, you cannot build a theology, a belief system on an experience you had. You can't do that. It's very dangerous. Hör zu, du kannst nicht eine Theologie und ein Glaubenssystem aufbauen aufgrund einer Erfahrung. Das geht nicht. Das ist sehr gefährlich. People build some doctrinal theology or make major life changes on a prophetic dream. Weißt du, Leute erstellen eine Doktrin und Theologie aufgrund eines prophetischen Traumes. In fact, they weren't even prophetic dreams. You just ate too much cheese before you went to bed. Or maybe you went to McDonald's before you went to bed. No wonder you have bad dreams. Das waren womöglich nicht einmal prophetische Träume. Du hattest einfach nur zu viel Käse, bevor du schlafen gegangen bist oder bist zu McDonald's gegangen. Kein Wunder, dass du dann schlecht träumst. But you know what? After this experience, here's what I said to God immediately. Aber weißt du, gleich nach diesem Erlebnis habe ich Folgendes zu Gott gesagt. Ich will, dass du das verstehst. Ich war nicht unverschämt oder respektlos gegenüber Gott. Ich wollte nur einen Beweis haben, dass das, was Gott gesagt hat, auch wahr ist. Lord, I want you to prove this to me in the Bible. From the Bible, I need to have evidence. Und so habe ich zum Herrn gesagt, Herr, gib mir einen Beweis aus der Bibel. Aus der Bibel brauche ich einen Beweis. This is a very good attitude. Das ist eine sehr gute Einstellung. People have so many experiences in the spiritual, but it actually doesn't, it's not backed up by the Bible. Menschen haben so viele Erfahrungen im Geistlichen, aber einiges davon ist einfach nicht von der Bibel gestützt. And then in the crisis it doesn't work. Und in der Krise funktioniert es dann nicht. So I said to the Lord, I want you to show this to me in the scriptures. Also sagte ich zum Herrn, ich möchte, dass du mir es in der Schrift zeigst. Listen, God said to me, that's very easy, Reinhard. Hör zu, Gott sagte zu mir, das ist sehr einfach, Reinhard. He said Mark 9:23. Er sagte Markus 9, Vers 23. So this is from the story that we talked about and the guy that brought the son. Da geht es um die Geschichte, von der wir gesprochen haben, als der Mann seinen Sohn zu den Jüngern gebracht hat. Schau mal, was der Mann zu Jesus sagte. Er sagt, wenn du kannst, dann hab Erbarmen und heile meinen Sohn. Markus 9,22. Jesus, you are the solution. If you can, do something. Jesus, du bist die Lösung. Wenn du kannst, tu etwas. Why did Jesus say, you got that right? Warum hat Jesus nicht gesagt, das hast du richtig erkannt? Why did Jesus say, good job, you understand that I am the solution. Let's heal the kid. Warum hat Jesus nicht gesagt, das hast du toll gemacht. Du hast verstanden, dass ich die Lösung bin. Lass uns das Kind heilen. Schau mal, was Jesus geantwortet hat. Markus 9,23. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him that believes. Jesus hat ihm gesagt, wenn du glaubst, denn alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. That night. In der Nacht hat Gott zu mir gesagt, Reinhard, I have a question for you. Reinhard, ich habe eine Frage für dich. If all things are possible, are there any limitations? Wenn alle Dinge möglich sind, gibt es dann irgendwelche Begrenzungen? I'm asking you the same thing. Ich stelle dir dieselbe Frage. If you believe, all things are possible to him who believes. Jesus said that. Wenn du glaubst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, so wie Jesus gesagt hat. You tell me what limitations are left. Tell me. Dann sage mir, welche Begrenzungen noch da sind. Sag es mir. The only limitation that is now upon your life, it is because of your unbelief or your wrong belief. Die einzige Begrenzung, die nun auf deinem Leben liegt, ist wegen deinem Unglauben oder deinem falschen Glauben. Denk mal nach. If everything comes possible, that means the limitations have been removed by God. Wenn alles möglich ist, dann heißt das, dass die Begrenzungen von Gott entfernt wurden. Through our faith. Durch unseren Glauben. So God doesn't limit his children. Our unbelief limits us terribly. Gott begrenzt seine Kinder also nicht. Unser Unglaube begrenzt uns schrecklich. God doesn't send you in the wilderness. We ourselves walk into the wilderness by our unbelief. Gott schickt dich nicht in die Wüste. Wir laufen selber in die Wüste durch unseren Unglauben. Just, you know, there's actually one thing that I really want to teach Christians. Da gibt es etwas, das ich wirklich den Christen beibringen möchte. Of course, I want to teach them all to live a radical, crazy, ridiculous faith. Natürlich möchte ich auch beibringen, dass sie alle durch radikalen, verrückten und unmöglichen Glauben leben. Aber noch etwas anderes möchte ich lehren. Quit being religious and use some common sense, people. Hört auf, religiös zu sein und fangt an, euren Verstand zu benutzen, Leute. It's not complicated. Es ist nicht kompliziert. You know, just think with a little bit of common sense. Weißt du, denke einfach mit etwas Verstand nach. Ich erzähle dir ein Szenario, das so ständig passiert. Gott gab mir die Bürde, dieses zu tun. Gott trug mir auf, ein Buch zu schreiben. Gott gab mir das Verlangen, ins Herz jenes zu tun. Aber ich habe nicht das Geld, es zu tun. Ich habe nicht die Weisheit, es zu tun. Ich habe keine Verbindungen zu den richtigen Leuten, um es zu tun. So we have a million reasons why we cannot do what God wants us to do. How does that even make sense? Wir haben also eine Million Gründe, warum wir nicht tun können, was Gott uns aufgetragen hat. Das macht nicht einmal Sinn. You know, listen, a simple person who doesn't know God can figure out that that doesn't make sense. Hör mal, eine einfache Person, die Gott nicht einmal kennt, kann erkennen, dass das keinen Sinn macht. Kannst du dir vorstellen, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sagt Folgendes. Ich will, dass du losgehst und in diesem Land ein Botschafter bist. Geh. Ich werde dir kein Geld mitgeben. Ich werde dir nicht die Tickets für das Flugzeug kaufen. Ich werde dich nicht mit den richtigen Leuten in Verbindung bringen. Geh einfach und sei der Botschafter von Amerika. Die ganze Welt würde sagen, dieser Präsident ist verrückt, werdet ihn los. No president would do that. But we think God is so wicked and so evil and so bad that he does this to us. Kein Präsident würde das tun, aber wir glauben, dass Gott so böse ist, so gemein und fies, dass er uns so etwas antun würde. You know, God told me to do this, but I don't have the resources. Why do we even say things like this? Weißt du, Gott hat mir diesen Auftrag gegeben, aber ich habe nicht die Mittel, es auszuführen. Warum sagen wir überhaupt solche Sachen? Ich sage dir, warum das passiert. Wir sind nicht willig, den Unglauben in unserem Herzen zu konfrontieren, was die eigentliche Begrenzung ist, in der wir leben. Am Ende des Tages ist genau das das Problem. Jesus war so klar. It's your unbelief that's the problem. It's your unbelief that causes that limitation. Jesus hat das sehr deutlich gemacht. Der Unglaube ist das Problem. Es ist dein Unglaube, der dir Limitationen beschert. So we've got to come to first of all understand with all of our hearts. Wir müssen also erstmal an den Punkt kommen, mit all unserem Herzen zu verstehen. Number one. Das Nummer eins. God did not limit you whatsoever. Gott dich nicht begrenzt hat, komme was wolle. Nummer zwei. God hates your limitations even more than you hate them, my friend. Think about this one. Gott hasst deine Limitationen mehr als du sie hast, mein Freund. Denke mal darüber nach. Think. Denke. Let's just talk about Brazil. Lass uns über Brasilien sprechen. Because tomorrow early morning I'll be back home in Brazil. Denn morgen früh werde ich wieder in Brasilien sein. 66 million evangelical Christians in Brazil. 66 Millionen Evangelikale in Brasilien. Two-thirds of the nations are evangelicals. Zwei Drittel der Nation sind Evangelikale. I've lived there for more than 6.5 years. Ich habe dort mehr als 6.5 Jahre gelebt. And let me tell you what happened. Lass mich dir erzählen, was passiert ist. Brazil got worse, not better. In Brasilien wurde es schlimmer, nicht besser. The crime rate went up. Die Kriminalitätsrate stieg. Os índices de crime aumentaram. The inflation went up. Die Inflation stieg. aumentou muito. The corruption, right? Die Korruption stieg. It's like everything got worse. Irgendwie wurde alles schlimmer. How can everything get worse when a third of the nation declare that we are Christians? Wie kann alles schlimmer werden, wenn ein Drittel der Nationen erklärt, dass wir Christen sind? Dream with me, my friend. Lass uns mal träumen, mein Freund. Deine Stadt, dein Land, dein Ort. What would happen? Was würde passieren, if every one of God's children finally wakes up? Wenn jeder von Gottes Kindern endlich aufwacht und eine Entscheidung trifft. Ich werde keine Limitationen mehr akzeptieren, denn das will Gott, dass ich lebe. Kannst du dir vorstellen, wenn alle Kinder Gottes in der Welt alle ihre Limitationen abwerfen würden und sie würden beginnen, das Leben Gottes auszudrücken, überall da, wo sie hingehen? Was würde passieren? Wir würden ein Ausdruck Gottes Charakter sein, nämlich Liebe. Wir würden plötzlich Dinge tun, die wir selber niemals tun könnten. Doch das Gegenteil ist die Realität. Wir akzeptieren Limitationen und wir glauben sogar oft, dass es das ist, was Gott für uns möchte. Das ist schrecklich. Weißt du, durch die Geschichte der Kirche hindurch, wenn du das mal untersuchst, wirst du etwas sehr Interessantes herausfinden. Das habe ich auch meinen Leuten in Polen erzählt. You know, we are all waiting for revival, this powerful move of God. Listen, it's not going to be that way. Weißt du, wir warten alle auf Erweckung. Erweckung, dieses machtvolle Wirken Gottes. Hör zu, das wird nicht so passieren. Was Gott auf der Erde tun wird, bevor Jesus wiederkommt, wird nicht noch eine große Erweckung sein. Nein. Was ist in den vergangenen Erweckungen passiert? We with the wrong idea thought they were sovereign moves of God. In reality, they never were. Wir hatten die falsche Vorstellung, dass es souveränes Wirken Gottes war, obwohl das so nicht stimmt. John und Charles Wesley, was für ein Wirken Gottes. The Azusa Street Revival, where the Pentecostal movement came out, great move of God. Die Azusa Street Erweckung, aus der die Pfingstgemeinde herauskam. Großartiges Wirken Gottes. Die Heilungserweckung in Amerika in den 50ern. Unglaubliches, machtvolles Wirken Gottes. Charles Finney. The Wealth Revival. Die Reichtumserweckung. The move of God in Scotland. Das Wirken Gottes in Schottland. Jonathan Edwards und all die großen, mächtigen Männer Gottes. Do you know what the reality is? Weißt du, was die Realität ist? If you study carefully, none of these revivals were actually a move of God. And I'm going to shock you now. Wenn du das mal genauer untersuchst, war eigentlich keine der Erweckungen ein Wirken Gottes. Und ich werde dich jetzt mal schockieren. Sie waren kein Wirken Gottes. Sie waren das Wirken von Menschen. Ich muss das erklären, denn sonst nehmen es Leute aus dem Kontext und werden ein Chaos anrichten. Was ist passiert? It looks like God sovereignly moved at the Azusa Street Revival. It was a move of God, but in reality, that's not what happened. But es sieht so aus, als ob Gott souverän am Wirken war in der Azusa Street Erweckung, aber das ist nicht, was geschehen ist. Do you know what really happened? Weißt du, was wirklich passiert ist? It was men who were sick and tired of the mediocre Christian lifestyle, and they made a move, and then everything happened. Es waren Menschen, die das mittelmäßige Christenleben satt hatten, und sie kamen in Bewegung und taten etwas, und dann geschah der Rest. Man simply rose up and said, I'm tired of these limitations, I'm tired of people not getting saved, I'm tired of the miracles, I am going to change this. And the move of God was a result of man understanding there are no limitations. Es sind Menschen einfach aufgestanden und haben gesagt, ich bin dieser Begrenzungen überdrüssig, ich bin es leid, dass keine Menschen errettet werden, ich bin es leid, dass keine Wunder geschehen, ich werde das ändern. Und das Wirken Gottes war ein Resultat davon, dass Menschen verstanden haben, dass es keine Limitationen gibt. Lies die Apostelgeschichte, mein Freund. Zeige mir eine Stelle in der Apostelgeschichte, in der es Erweckung gab. Show me one place in the book of Acts where there was this sovereign move of God. Zeige mir eine Stelle in der Apostelgeschichte, in der es um das souveräne Wirken Gottes ging. What happened? Was ist passiert? The disciples began to live without limits and the supernatural happened and the people got saved. Die Jünger fingen an, ohne Limitationen zu leben, das Übernatürliche geschah und Menschen wurden errettet. This is what the world is waiting for. Sons of God who shake off limitations. Das ist es, worauf die Welt wartet. Söhne Gottes, die ihre Limitationen abwerfen. But as long as we have this wrong theology that limitations might have to do something with God, you can never shake them off, never. Aber solange wir diese falsche Theologie haben, dass Limitationen etwas mit Gott zu tun haben könnten, kannst du sie niemals loswerden. Niemals. Wie kannst du Gott abwerfen? Shake off what? Shake off God. Sorry? If you believe the limitations are from God, how will you shake off God? Se você crê que as limitações vêm de Deus, como que você vai remover? Como que você vai remover o próprio Deus? You can't. Você não. Das kannst du nicht. I want you to really wake up today. Ich will, dass du heute wirklich aufwachst. Wake up spiritually. Geistlich aufwachst. To understand that the lies of the devil have infiltrated our minds to tell us that God limits us. Dass du verstehst, dass die Lügen des Teufels unser Denken infiltriert hat, indem er sagt, dass Gott uns begrenzt hat. When our hearts have limited us. Obwohl unsere Herzen uns begrenzt haben. Our hearts of doubt, our hearts of unbelief, our hearts of questioning the goodness of God. Unsere Herzen des Zweifels, unsere Herzen des Unglaubens, unsere Herzen, die die Güte Gottes in Frage stellen. Was würde passieren, wenn in der ganzen Welt wenn Christen einfach sagen würden, ich bin die Limitationen leid, ich will das nicht mehr. I need something to change inside of me. Und wenn sie anfangen würden, zu Gott zu rufen, Gott, ich brauche Veränderung in mir. Here's the problem. We cried out to God to do something instead of crying out to God to help us for the change of our own hearts. Das ist aber das Problem. Wir rufen zu Gott, etwas zu tun, anstatt zu Gott zu rufen, uns zu helfen, dass Veränderung in unseren Herzen geschehen kann. Lass es mich dir erklären. Wir rufen zu Gott, Gott, heile, heile, heile mich. Gott sagt aber, das ist die falsche Einstellung. Ich habe dich schon am Kreuz geheilt. Der richtige Ausruf deines Herzens muss so sein. Gott, hilf mir, durch den Heiligen Geist, den Unglauben in meinem Herzen loszuwerden, damit ich die Heilung annehmen kann. Denke mal darüber nach, wie viele Menschen haben gefastet, um Gott davon zu überzeugen, etwas zu tun. Wo steht das im Neuen Testament? God never needs my fasting. I need my fasting. Gott braucht niemals mein Fasten. Ich brauche mein Fasten. Fasting has to do with my heart. Fasten hat mit meinem Herzen zu tun. It doesn't have anything to do with trying to move God to do something. Es hat nichts damit zu tun, Gott dazu zu bewegen, etwas zu tun. Remember, may these words burn in your heart and never leave you that like this. Erinnere dich daran. Mögen diese Worte in dein Herz gebrannt werden und dich niemals verlassen, wie sie mich nie verlassen haben. Not limit my children. Ich begrenze meine Kinder nicht. Sie begrenzen sich selbst durch den Unglauben ihres eigenen Herzens. Weißt du, es ist wirklich mein Herzenswunsch, dass diese Aussage dich niemals verlässt, dass sie sprichwörtlich in dir brennt. When you face limitations, stop shifting the blame. Wenn du Limitationen begegnest, dann hör auf, die Schuld woanders zu suchen. Stop blaming God, stop blaming your circumstances, stop blaming the devil. Hör auf, Gott zu beschuldigen. Hör auf, deine Umstände zu beschuldigen. Hör auf, den Teufel zu beschuldigen. Schau in dein eigenes Herz. Und verstehe, dass da das Problem ist. You know, I've begun to understand something that's very simple and very profound in the same time. Weißt du, ich habe angefangen, etwas zu verstehen, das zur selben Zeit sehr einfach und sehr tiefgründig ist. Folgendes: Jede einzelne Reaktion in einer Krise oder in einem schwierigen Moment hat absolut nichts mit dem Problem zu tun. It is always a mirror in front of your eyes. That shows you your own heart. Es ist immer ein Spiegel vor deinen Augen, das dir dein eigenes Herz zeigt. So think how we Christians have acted. Denke mal darüber nach, wie wir Christen reagiert haben. Think about this senseless way we've acted. Denke mal über diese sinnlose Reaktion nach. We look in the mirror. Wir schauen in den Spiegel. We see limitations. Wir sehen Limitationen. So we get mad and we break the mirror because we don't like what we see. Dann werden wir sauer und machen den Spiegel kaputt, weil wir nicht mögen, was wir sehen. Wie machen wir den Spiegel kaputt? Wir geben jedem und allem die Schuld, anstatt zuzugeben, dass das Problem in unserem Herzen ist. Wir machen also immer die ganzen Spiegel kaputt, aber unsere Herzen bleiben dieselben. Wir machen immer die ganzen Spiegel kaputt und unsere Limitationen ändern sich nicht. Habe den Mut, habe die Kraft. Du confront the unbelief in your heart and say, the limitations are my fault, they have nothing to do with God. Den Unglauben in deinem Herzen zu konfrontieren, meine Limitationen sind meine Schuld. Sie haben nichts mit Gott zu tun. Lass mich dir eine Frage stellen. Und ich möchte, dass du es für dich selbst beantwortest. Denkst du, dass Jesus irgendwelche Limitationen hat? Denke mal darüber nach. If he's at one side of the lake and he needs to go to the other side of the lake and there is no boat and no airplane, does it stop him from getting across? Wenn er auf der einen Seite des Sees ist und auf die andere Seite muss, es gibt kein Boot und kein Flugzeug, hält ihn das davon ab, auf die andere Seite zu kommen? Beantworte dir die Frage. No. No. Nein. Er kann über Wasser laufen. So, why can't we? Und warum wir nicht? Well, because I'm not Jesus. Naja, weil ich nicht Jesus bin. That's the wrong answer. Das ist die falsche Antwort. We can't because of the unbelief of our hearts. Wir können es nicht wegen dem Unglauben in unserem Herzen. The Bible tells us in 1 Corinthians chapter 6 very clearly that he who belongs to the Lord is one spirit with him. Die Bibel sagt uns in 1. Korinther Kapitel 6 sehr deutlich, dass derjenige, der zum Herrn gehört, ein Geist mit ihm ist. Wenn du mit ihm eins bist und er keine Limitationen hat, warum hast du sie dann? Nicht wegen ihm, sondern wegen uns. Weißt du, schlaue Menschen schauen jeden Tag in den Spiegel und sie ignorieren nicht, was sie da sehen. Weißt du, Täuschung ist etwas Schreckliches. Die Bibel sagt es sehr deutlich, dass der Teufel mit Täuschung arbeitet. Der Teufel hat keine Autorität, noch hat er Macht über dein Leben. Was macht er dann? Er versucht immer, dein Herz zu täuschen. Die Bibel erzählt, dass er Eva getäuscht hat und dass Paulus Angst hatte, dass dasselbe mit der Gemeinde in Korinth geschehen würde. Täuschung ist beängstigend, denn man merkt es nicht, wenn man getäuscht wird. Das ist das Problem mit der Täuschung. Du denkst, alles ist okay. Und in der Realität ist es nicht so. Lass mich eine Frage stellen. Gibt es etwas, das schlimmer ist als Täuschung? Ich denke schon. Was ist schlimmer als Täuschung? Self-deception. Selbsttäuschung. Ach, Reinhard, ich würde mich nicht selbst täuschen. Ich bin noch nicht so dumm. Don't fool yourself, my friend. Täusche dich da nicht, mein Freund. James tells us this. Jakobus sagt uns Folgendes. Jeder, der das perfekte Gesetz der Freiheit anschaut, und ein Hörender des Wortes ist, aber kein Täter, der ist wie der Mann, der in den Spiegel schaut, und er sieht, was geändert werden muss, aber er ignoriert es und läuft weg. Und die Bibel sagt uns, dass solch ein Mensch sich selbst getäuscht hat. Es ist schrecklich, vom Teufel getäuscht zu werden. Aber es ist schlimmer, von dir selbst getäuscht zu werden. Viel schlimmer. Warum ist das schlimmer? Denn dem Teufel widerstehst du und er geht. Wirst du dir selbst widerstehen? Wenn du dich selbst getäuscht hast, mein Freund, ist es nicht einfach, da wieder rauszukommen. Du musst dich demütigen und ehrlich zugeben, oh meine Güte, mein Herz hat mich getäuscht. Und ich bin es leid, ich will das nicht mehr, ich lehne es ab. So if we accept the unbelief in our heart and excuse it and tolerate it and have a million reasons why it's allowed to be there. Wenn wir also den Unglauben in unserem Herzen akzeptieren und es entschuldigen und tolerieren und eine Million Gründe haben, warum es da sein darf. If we look into the mirror and then we smash the mirror by blaming everything and everyone. Wenn wir in den Spiegel schauen, ihn zerbrechen, indem wir alle und alles beschuldigen. Und uns weigern, aggressiv und gewaltsam den Unglauben in unserem Herzen zu konfrontieren. Dann haben wir uns selbst getäuscht und leben in Limitationen, bis Jesus wiederkommt. Aber ich habe gute Neuigkeiten für dich. Sehr, sehr, sehr gute Neuigkeiten. Jesus showed me about 25 years ago. Jesus hat mir vor circa 25 Jahren gezeigt, dass, bevor er zurückkommt, eine Generation aufstehen wird, die diese letzte Ernte einbringen wird. Und hör mal, diese tolle Sache, die mir der Herr über diese Ernte gezeigt hat. Es hat nichts zu tun mit großen Männern Gottes. It will not have anything to do with the powerful pastors. It's finished people. Es wird nichts zu tun haben mit diesen mächtigen Pastoren. Das ist vorbei, Leute. So two things. Zwei Sachen. Number one. Nummer eins. Stop putting man on a pedestal. Jesus is the only one who has a position in the church. Hör auf, Menschen auf ein Podest zu stellen. Jesus ist der Einzige, der in der Kirche eine Position hat. Stop this. Hör damit auf. And the second thing. Und das Zweite. You have been chosen and destined by God to live a life without limits. Du wurdest von Gott auserwählt und bestimmt, ein Leben ohne Limitationen zu leben. That's your destiny, that's your purpose, that's what God called you to live. Das ist deine Bestimmung, das ist dein Zweck. Dafür hat Gott dich berufen, zu leben. Wirf diese Limitationen ab, mit denen du nie berufen warst, zu leben. Steh auf und hör auf, nach anderen großen Männern Gottes zu schauen und von ihnen Dinge zu erwarten. Steh auf und sage, danke Gott, dass du nie Limitationen auf mich legst. And then begin to understand that the only thing that can limit you is unbelief in your heart and confront it radically. Und dann fange an zu verstehen, dass das Einzige, das dich limitieren kann, der Unglaube in deinem Herzen ist und konfrontiere es radikal. Christians must stop to comfort unbelief. We must confront it. Wir Christen müssen aufhören, dem Unglauben zuzusprechen, sondern ihn zu konfrontieren. So when you see limitations, look into the mirror, see your own heart and say, that's not of God, that's my own heart of unbelief, I'm rejecting it. Wenn du also Begrenzungen siehst, schau in den Spiegel und sieh dein eigenes Herz und sage, das ist nicht von Gott, das ist mein eigenes Herz voller Unglaube und lehne das ab. Hör zu, Leute, wir haben hier etwa 1200 Menschen, die gerade in diesem Live zuhören. Und ich würde liebend gerne beten und Wunder und Heilungen aussprechen. Aber ich muss nun beenden. Ich muss noch zum Flughafen. Morgen werde ich wieder in Brasilien sein. Wir werden unser Live morgen Abend um 6 Uhr brasilianische Zeit halten. Das wird 11 Uhr hier in Europa sein und 10 Uhr in England. Thank you, guys, people. Thank you, people, for joining us. Danke, Leute, dass ihr dazugekommen seid. On Sunday, the 20th of September, this Sunday. Am Sonntag, den 20. September, also kommenden Sonntag. We're doing a special one-hour live. Werden wir ein spezielles einstündiges Live halten. A special training. I don't know. My team hasn't told me how this is going to work out, but we'll inform you. Ein Training. Ich weiß noch nicht, wie es funktionieren wird, aber wir werden euch informieren. And we're going to launch the special mentoring group. Und wir werden diese spezielle Mentorgruppe starten. It will be a closed community. Es wird eine geschlossene Gemeinschaft sein. And in this closed community, I'm going to teach things that I've never taught before. Und in dieser geschlossenen Gemeinschaft werde ich Dinge lernen, die ich vorher noch nie gelehrt habe. Ich werde Dinge mitteilen, die mein Leben zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und ich werde es einfach mit dieser geschlossenen Gruppe teilen. Es wird kein Bibelunterricht sein. Das werde ich in Zukunft auch noch mehr machen, noch ein paar mehr Lehreinheiten weitergeben. Aber dies wird eine Mentorgruppe sein, in der ich diese geschlossene Gemeinschaft betreuen werde. Ich sehe euch morgen Abend um 6 Uhr. Ich werde nach Hause fliegen. zu meinem hübschen Mädchen. And then tomorrow I'm excited to walk into my house again and see my two sons and my amazing wife. Und morgen werde ich aufgeregt sein, in mein Haus zu kommen und meine beiden Söhne wiederzusehen und meine einmalige Frau. Looking forward to see you, son. Ich freue mich, dich schon wiederzusehen, mein Sohn. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen. Tschüss, Leute.